Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1Live 4 mit mir, Klaus 4. 3 Stunden Musik, die heute weitgehend etwas oder relativ milde ablaufen. Nach all dem Stress der letzten Tage und Wochen ist auch mir in den letzten 48 Stunden circa klar geworden, wir stehen ja kurz vor Weihnachten. Ist ja der 4. Advent bekanntlich heute, Sonntag, die späten Abendstunden. Und erlaubt, dass ich hier zunächst einmal mit etwas entrückten, psychedelischen, wenn man sogar so will, Dubstep-Klängen ins Feld einlaufe mit einem Produzenten, den ich in der letzten Woche schon gespielt habe, TSVM. Und die A-Seite seiner aktuellen 12er, das ist der Titel, den ich hier gerne spielen möchte. Myth heißt der, TSVM. loose on the west coast. They're all my free range X from a French toast. Let me throw that in the loose round for a loose time like a homeboy from a mento. Side living in the dead zone. Got said so many dead souls cause she said so. I'm underneath my headphones. Still trying to head forward towards my head foe. All I need's a platform. It's hard trying to stay hungry by the fat form. Fiction being fact norm. Frauds, let me go on. Separate the fact form. Years since I made a cat call. Lord, it's actually too much pussy like it's cat porn. Just ask a little Capricorn. I figured it was all class that I caught the clap from. Don't ask where my guards up. I'm just a product of New York nights. Oh, please, I'm keeping cards up. I'm just a product of New York nights. Oh, I keep a condom. I'm just a product of New York nights. No questions about my conduct. I'm just a product of New York nights. The night cascades, the champs playing games, the chance meet at halfway. Riders nab fame for tramps, making it backstage ain't a bad day. Give the city a bad name, Lord serving up meat raw, call it passe. Damn shame, cleaning ain't as easy as cleaning out your cachet. Catch A, cat guzzling caffeine at the cafe. Mayors don't change, the dude good as just can't pay for the campaign. Five movies all in one day, same theater, only paid to see the matinee. I could've act bored, I know I'm lucky to be born like I was Matt Damon. Don't ask where my guards up, I'm just a product of New York nights. Oh, please, I'm keeping cards up, I'm just a product of New York nights. Oh, I keep a condom, I'm just a product of New York nights. No questions about my conduct, I'm just a product of New York nights. She looks sweeter than a mango, 3 seconds shaking my hand, she had a man though. It's about a zillion a sample, and I ain't trying to be reptilian like Rango. Chasing down a rainbow, God, it's hard as chasing down Rambo. I understand being careful, but I can't every chance to show them what I stand for. I'll be ready for the asshole, snow, sleet of the rain, pull-ups on the scaffold. It's a grain to go against the grain, that's a lot of grain, that's what they call me Sam for. Eve on the avenue, jeez, Eve is passing out of apples. Leading by examples, a chance, better chance of trying to win a raffle. Don't ask where my guards up, I'm just a product of New York nights. Oh, please, I'm keeping cards up. I'm just a product of New York nights. Oh, I keep a condom. I'm just a product of New York nights. No questions about my conduct. I'm just a product of New York nights. Look at that little bird there. Wir sind hier bei 1Live4, wie gerade zu hören oder vermutlich zu bemerken. Ich kriege den Kopf noch nicht so richtig nach hinten zum Ende des Jahres hin. Also ein Jahresrückblick will ich hier heute nicht veranstalten. Gleichwohl hier und da mal zurückblicken. Der letzte Blick ging zurück ins Jahr 1964. Da hat Razan Roland Kirk diese Nummer aufgenommen, eine seiner bekanntesten bis zu seinem Tode 1977, Serenade to a Cuckoo. Er, ein fantastischer Saxophonist, Flötist, wie hier zu hören, Multiinstrumentalist, der 1977 starb, kurz zuvor Schlaganfall, halbseitig gelähmt, was ihn nicht daran hinderte, weiter zu spielen. In diesem Zusammenhang erwähne ich mal, ich habe über den Kuckuck in diesem Jahr eine höchst interessante Geschichte gelesen, die nämlich, dass er vom Aussterben bedroht ist, da er, wenn er aus dem Süden wieder in unsere Gefilde kommt, bekanntlich seine Eier gerne in fremde Nester legt, durch den Klimawandel bedingt, aber sind die bereits fertig weggebrütet oder ausgebrütet, sodass sich niemand mehr findet, möglicherweise, der in Zukunft seine Eier ausbrütet. Das fand ich wichtig, hier an dieser Stelle mal zu erwähnen. Und natürlich den Titel vorher. Der stammt von einem Rapper, relativ neu, aus New York, den das amerikanische Stones Throw Label entdeckt hat. Der Homeboy Sandboy, von dem es noch nicht viel Musik gibt, außerhalb des Titels, den ich da eben gespielt habe, da widmet der Homeboy Sandboy sich den Nächten in New York, als deren Produkt er sich sieht und in dem Track er unter anderem fragt, warum sollte ich mit Kondomen herumlaufen? Ich bin ein Produkt dieser New Yorker Nächte. New York Nights vom Homeboy Sandboy. Thank you. Wir sind hier bei 1Live 4. Ich habe gerade einen Titel gespielt, hier Close heißt der. Der stammt von einem Duo aus New York. Vor 3 Wochen bereits erschien die Close EP von Background Sound. Die beiden hätten sich vielleicht doch anders nennen sollen, denn mit Background hat aus meiner Sicht Hintergrund. Also das, was wir hier gehört haben und was auch in den zusätzlichen Remixen da am Start ist, hat das nichts zu tun. Finde ich überragend, sehr abstrakt, garage-mäßig, schön ambient geraten. Das gilt teilweise auch für die Remixe, die von Duffs Step kommen, Blue Daisy und einer völlig neuen Figur aus dem Umfeld von Flying Lotus, Lapalux. Hier habe ich aber zunächst mal das Original gespielt von Background Sound, Titeltrack eben Close. Davor, das ist ein Mann, als der vor, das muss ich jetzt schätzen, vor circa 10 Jahren anfing, Tracks zu machen, es mag sogar noch etwas länger her sein, da waren das wunderschöne Beat-Konstrukte, die so Einflüsse hatten aus Genres wie Trip-Hop, Drum and Bass oder auch Jazz. Sehr abstrakt das Ganze, die Rede ist von Bonobo, den ich damals mit seinen Tracks immer auch so ein bisschen in der Nähe der beiden Meister von 4Hero sah. Mit den Jahren allerdings sind seine Titel songorientierter geworden und im letzten Jahr erschien ein Album namens Black Sands von ihm, das auf großartige Resonanz gestoßen ist, mit wunderbaren, zumeist weiblichen Stimmen. Und dieses Album Black Sands soll im kommenden Jahr 2012 in Gänze remixt werden von Leuten wie Mike Slott, Faulty DL oder auch Cosmic TRG. Vorab gibt's eine Handvoll Tracks. Ich habe einmal gespielt All in Forms von Bonobo im Leatherette Remix. So viel mal zu den gerade gehörten Tracks. Hier ist Danny Wheeler. time, but it shows it, dude. And those blokes never used to go to school. Now they wanna come and push up with some playground moves. And a grown man should put down those childish things and let the knowledge of oneself resonate within. But something in his life isn't right with him. He's caught up in a hype and it bites within. And I hear say he's closer to the pipe and team. There ain't no business on my own, that that's his private team. And these days I really can't be tight with him. Back in the days we used to raise, we used to blaze the wing. That was then, now is now, we flex a little different. We're more significant, we're more eloquent, we're more relevant. Hip to the element, set for the betterment, and now we're healing men. Himself. Take time when he study and he grows himself. Be aware of the mimicry of pranks. The life is truly through on the road that lead a gangster life. Best we motivate and give thanks for life. Or wind up paying at a costly price. Meager minds are quick to be hypnotized. Fighting for monetary crumbs and a feeble prize. Judge how blessed we are. Don't keep up with a small mind stress when all. Par with the paranoid, putrid debaters. Long live hatreds, trapped in the matrix. Blind to the sacred. Nature of the sufferer to reinvent and heal thyself with the wealth and the know-how, power to pursue. Shall get through. Rebel know the hurt now. Rebel know truth. Here we go again. When you're fucking with a street nigga. Do or die, nigga. Do or die. Do or die, nigga. Do or die. Do or die, nigga. Do or die. Do or die, nigga. Do or die. Do or die, nigga. Do or die. Do or die, nigga. Do or die. Do or die, nigga. Do or die. Do or die, nigga. Do or die. I'm a street nigga, you wanna know why? Cause I can give a fuck whether you or me die. Bitch ass niggas better back up with the quickness. Street nigga to the baddest, my pants are sagging. I'm down to kids, a midnight dragon. Just cooling on a block so my Glock can pop. More niggas in the head, even fucking pops. I got soldiers, 45 pills to hold to stick up kids. And some doing state biz, but fuck that. Back to the subject, 3rd and 4th Street. The whole fucking YG's getting fast though, fucking with much hoes. Damn the principal school and it's on the road. I'm a street kid, so I got street smarts. Getting my A's and B's while trooping on the side. Do or die, nigga. Do or die. Do or die, nigga. Do or die. Do or die, nigga. Do or die. Do or die, nigga. Do or die. Do or die, nigga. Do or die. Do or die, nigga. Do or die. Do or die, nigga. Do or die. Do or die, nigga. Do or die. Separated on one side so we can just smoke each other. Fuck a brother, love for one another. the street game, splattering fucking brains and selling some cocaine. A savage way indeed, harsh, hustle to get far. The devil got a mind, don't brainwash. Some fall bait, listen to the crackers and turn snake. And all it took was coffee and cupcakes. He's no longer a street nigga, but a confined nigga, a sitting in a cell doing time nigga. Rich fucks don't realize, acting civilized. I love to see the tears in Trump's eyes. When his mother was mugged, shit was bugged, and he thought it would be me speaking to the judge. But he was wrong, it was one of his own kind. A street nigga ain't hard to find. Do or die, nigga, do or die. Do or die, nigga, do or die. Das ist ein Track aus dem Jahr 1993 von den YGs, Street Nigger, produziert von Pete Rock. Irgendwie fiel der mir ein, als ich die Beats von Roots Manuva hörte, die wir davor gehört haben, Auskopplungen aus seinem diesjährigen Album Here We Go Again zusammen mit Spiky T. Und das Ganze natürlich in diversen Remixen. Dabei ist Roots Manuva ein Mann in den Kopf geschossen, namens Doby. Einige von euch werden den eventuell noch kennen. Der hat in den 90er Jahren insbesondere großartige Platten als Hip-Hop-Produzent gemacht, auf denen damals auch bereits Roots Manuva mit seinen Raps zum Zuge kam. Und man muss sich wirklich fragen, gibt es eigentlich irgendwelche guten Produzenten in Großbritannien, mit denen Roots Manuva noch nicht zusammengearbeitet hat. Auf jeden Fall hat er Doby, von dem ich persönlich lange nichts mehr gehört hatte, mal wieder hier als Remixer ins Boot gezogen. Und ich kündige schon mal an, dass ich von Doby im Verlauf der heutigen Show auch was Älteres dann hier nochmal spielen möchte. Die Zeit ist ja da. Das gilt auch für Pete Rock in seinem Fall. Aber möchte ich auf ein Album zurückgreifen, das in diesem Jahr von ihm zusammen mit dem Brooklyn-Rap-Duo Smith & Wesson erschienen ist. Dieses Album hat mich nicht umgehauen, aber ich habe es heute mir nochmal in aller Ruhe durchgehört. Monumental heißt es, vom Soulbrother Pete Rock. Und hängen geblieben bin ich dann am Ende doch bei einem Titel, der heißt This One. Und featured neben den beiden genannten Rappern Top Dog und Jarden Blackmore. Let me say that this, I will electrocute the sun, boy, and let them hold them corner. Cause when it comes to music, it's we are the dog and so this one a classic, shout out to my borough, worldwide we stay to run up for them, can't lock it like this one. I ride out for my PNC, my family tree, we have the thing set up from how long. We come to ram up the dance, you don't know the thing sell off and we step across. From we touch the stage, that's where the niceness start. Promoter and him friend, them a laugh. Them say tra-la-la-la-la-la-la-la-la. Them say tra-la-la-la-la-la-la-la-la. With the blood clot, Brooklyn boys and run blocks, open up shop, ducking from cops and gunshots. Dollar van, flat push, rude boys on back blocks. Got that granddaddy cushion back, while cigars. Always rolling up the frontally, constantly I'm conquering anyone or anything that's blocking my accomplishments. God, God, God. We are the king in this establishment. Tech and silly bashment, control the sound clashes. A hustler's thought, don't get caught. And more showcase diamonds don't get brought. The shortcut between point A and B is an angle. So have one before you dangle your life on the line. Girl, you look fine. Cock up your body and wine, wine. Now, mommy want grandpa knee. And I sit the she that I'm happy to see. Cause she fit the hardness, my apologies. Look what do she know, it's the 40 pun me. Now this man don't need introduction. Weed off your bun, the guns is tucked in. So one look a punk jump like them tough in. Little drummer go brum pum pum pun upon them. This is a warning, ring the alarm, we warring. Guns drawn when I heard that your boy's an informant. What we call them, that boy's a dead mind walking. Fire upon the rocks for the trash that he talking. is up and out of down to the dealer squad. Three trilly boy and two yardie. Jeans on sag, no y'all mad. Cause the button broke, can't turn off the swag. Watches with wings on bees. Diamonds on bezels, block boys play with heavy metal. If you violate, then you get violated. The style can't be taught or even duplicated. Them say tra-la-la-la-la-la-la-la. Them say tra-la-la-la-la-la-la-la-la. This one a classic, shout out to my borough worldwide. We stay to run up for them, can't lock it like this one. I ride out for my PNC, my family tree. We have the thing set up from how long. We come to ram up the dance. You don't know the thing sell off and we step across. From we cross the state, that's when the niceness start. From water and in friend, them a laugh. Them say tra la la la la la la la la. Them say tra la la la la la la la la. Guns, guns, every day. From London, Canada and the USA. Guns, guns, people spray. Look out for two shots coming from the AK. Me have a tree to load of guns. If you want to pop off, any pussy in my way, me have to kill him off. You try to say we fell off, I ain't laugh. You can never catch me dwelling in the past. Give me a shot, just tip my glass. The soldier music had you caught up in the drive. Me have a tree to load of guns. If you want to pop off, your pussy in my way, you have to kill him off. 19! Jump and sound at Comfort as the champion sound. And none of them gonna let me miss. Kill a load up in a double barrel, pop the trigger and fire like this one a classic, shout out to my borough worldwide. We stay to run up for them, can't lock it like this one. I ride out for my PNC, my family tree. We have the thing set up from how long. We come to ram up the dance. You don't know the thing sell off and we step across. From we touch the stage, that's where the niceness start. From water and in friend, them a laugh. Them say tra la la la la la la la la. Them say tra la la la la la la la la. When you get down, you always put music on in the background, right? You can't get down without music, man. Wait a minute, baby. When you get down, you always put music on in the background, right? You can't get down without music. When you get down, you always put music on in the background, right? You can't get down without music, man. Wait a minute, baby. coming back. I told you, hold tight, you'll get some more of those fine flavor beats and treats you like so much. We got in the house a real special snack, Fruitarola. Fruitarola. Live 4. Alles, was in diesem Jahr an Kitsch, tatsächlichem und vermeintlichem auf den Markt kam, wird hier mit diesem Album aber sowas von locker rechts überholt. Arab Music, ein ganz junger Produzent aus den USA, dessen Trance-Hip-Hop ich nun seit 2-3 Wochen so gut es geht und so ausgiebig es geht spiele, mit Musik aus seinem Album Electronic Dreams, das im Herbst, September erschienen ist. Fantastisch. Es ist mir wichtig, dass für euch und auch für mich gelegentlich die Welt in Ordnung ist, heile ist, und deshalb kann ich so einen Scheiß gar nicht oft genug spielen. So, aber sie kann natürlich nicht immer heile sein, und deshalb habe ich davor mit drei kleinen Pieces, andere größere in dem Sinne gibt es auch gar nicht auf dem diesjährigen Album von Raz G, habe ich also drei Pieces aus seinem Album gespielt. Diesen Mann finde ich faszinierend. Er ist auch noch sehr jung, kommt aus den USA, und als ich zum ersten Mal eine Zwölfer, wie ich mich noch gut entsinne, schwarzes Gold, also Vinyl, in Händen hielt, da staunte ich nicht schlecht, dass er auf der Rückseite des Covers einige Zitate losließ von dem großen Saxophonisten John Coltrane, dem Großmeister des kosmischen Jazz Sun Ra, und auch seine Musik klang sehr entrückt, sehr minimal und für meine Ohren rätselhaft. In diesem Jahr hat Raz G ein Album veröffentlicht, Down to Earth, heißt es, mit vielen verrückten synkopischen Beats, mit Ravehörnern, mit verblasenen Passagen. Ganz, ganz großartig, und Vergleiche drängen sich fast auf zu dem Warp-Künstler Ganja Sufi. Raz G, Down to Earth, daraus habe ich eben eine kleinere Passage gespielt. Okay, wir können noch einen Track unterbringen, dann kommen die Infos hier auf 1Live und dann geht es weiter hier mit dieser kleinen Show Funk Ethics und Lucid Directions mit dem Titel Give im Fondi Remix. Bis gleich. Ich möchte weitermachen mit einem Track zum Thema, wie das damals gewesen war in den 90er Jahren mit einem Mann, den ich als Remixer von Roots Manuver hier bereits ins Spiel gebracht hatte, Dobie nämlich. Welch ein großartiger, augenzwinkernder Titel zierte sein Album damals, das nicht genau datiert ist innerhalb des Booklets und des Albums schlechthin. 90er Jahre ist es definitiv The Sound of One Hand Clapping, also der Sound, der entsteht, wenn man mit einer Hand klatscht, wie immer das auch gehen soll. Roots Manuver, Rodney P. und die bezaubernde Sängerin 99 gehörten damals zu den Gästen auf diesem Album. So it don't ganz kurz zwischendurch. Wir sind hier bei 1 Live 4. Dieser zeitgenössische Dubstep-Shuffle, wenn man so will, kommt von Leon Day, dessen Doppelzwölfer Electric ich bereits am letzten Sonntag mit zwei Titeln gefeatured habe. Vor LD haben wir das Downbeat-Ungetüm Howie B. aus Schottland gehört mit einem älteren Titel. Bud Meat fällt ungefähr in die Zeit des davor gehörten Doby. Pussyfood hieß das Label damals, auf dem Howie B. verdammt viele gute Sachen veröffentlicht hat, unter anderem eben auch Doby und sogar einen Titel gewissermaßen die Hand dem nächsten Howie B. entsprechend mit Bud Meat aus den 90er Jahren. Hier jetzt LD mit dem brandneuen Electric. 1Live 4. Der Track geht hier langsam dem Ende entgegen und er stammt von dem Kanadier Graham Van Pelt, der im September auf einem vergleichsweise kleinen Label als Miracle Fortress sein Album Was I the Wave? Questionmark, also Fragezeichen, veröffentlicht hat. Kein Synthie-Pop-Album der 0815-Marke, wie insbesondere zum Beispiel auch dieser Track hier zeigt, mit seinen wunderschönen Gitarrengirlanden gewissermaßen, die sich da so durch den Track ziehen und wunderschönen, harmoniebedürftigen Gesängen. Ein ganz fantastisches Album. Bin heilfroh, dass ich das hier auf den letzten Metern noch entdecken konnte. Miracle Fortress. Davor habe ich gespielt einen Belgier, der sich derzeit ziemlich stark nach vorne spielt. Er nennt sich schlicht und ergreifend Close, wird auch im nächsten Jahr ein Album Getting Closer veröffentlichen und hat derzeit die Hände als Remixer an so unterschiedlichen Artists wie zum Beispiel dem in Berlin lebenden Scuba oder aber auch der schwedischen Band Little Dragon. Die habe ich eben mit Crystal Film gespielt, eben entsprechend im Remix des Belgiers Close. Synthie-Pop ist ein gutes Stichwort für den nächsten Track, der gewissermaßen in die New Wave of Australian Synthesizer Groups passt, denn aus Australien sind insbesondere in diesem Jahr doch eine ganze Reihe wirklich interessanter Acts gekommen, die den Synthesizer mehr oder weniger im Mittelpunkt ihres Treibens haben. Lieblinge von mir waren unter anderem Miami Horror oder auch Cut Copy. deren Track Sun God wir jetzt mal hier hören. In einem ganz guten Remix, wie ich finde. Einem nämlich von Andrew Weatherall. We'll be right back. Die Australier von Cut Copy in einer Art von Kraut-Disco-Remix, den Andrew Weatherall angestellt hat mit dem Titel Sun God. In einer vorweihnachtlichen Nacht möchte ich mich nun, Ladies and Gentlemen, wieder zurückziehen auf musikalische Skulpturen gewissermaßen. Die erste kommt von einem Duo aus Barcelona, Debilo Rítmicos, ein Track aus der Loser for You EP, auf der als Verstärkung ein Typ namens Sneaky mitspielt. Der lebt inzwischen in Berlin und war lange Jahre Mitglied des britischen Avantgarde-Hip-Hop-Trios Finger Thing. Einige werden sich vielleicht noch daran erinnern. Davon jetzt was im Original zu spielen, hieße erneut in die 90er Jahre zurückzugehen. Das will ich hier nicht zu intensiv machen. Deshalb bleiben wir hier mal im zeitgenössischen Original. Loser for You von Debilo Rítmicos mit Verstärkung von Sneaky. Away. Look, here's the sunshine. Ganz kurzer Break an dieser Stelle. Wir sind hier bei 1 Live 4 und ich habe drei Titel jetzt mal in einer Linie gespielt mit wirklich mächtigsten Soundwogen, die sich gewissermaßen spiralenartig immer stärker auf höhere energetische Levels schrauben, wenn man so will. Gerade verklungen ist der Artist Deco Child, den ich in der letzten Woche bereits mit einem Remix von der aktuellen EP Prey gespielt habe. Aber ich muss gestehen, das Original Prey, nämlich gerade gespielt, das haut mich wirklich aus den Socken mit seiner ganzen Wall of Sound Dimension, die das im Laufe des Titels annimmt. Ähnliches könnte man vielleicht sagen zu Stay Positive, einer Crew, die ich zuvor ins Spiel gebracht habe und deren Titel Fieber zu Deutsch, also im Grunde ganz ähnlich verfährt und plötzlich auf einem fast schon High Energy zu nennenden House Level sich bewegt. Stay Positive. Und davor habe ich einen Titel aus dem Album des Londoner Produzenten Blue Daisy gespielt. Der war mir bisher immer als Remixer aufgefallen. Ich hatte ganz selten eigene Tracks von ihm in der Hand. The Sunday Gift ist ein Album, sein Debütalbum, das vor einigen Wochen erschienen ist und das ich so nach Anhören der 10, 11 Tracks jetzt nicht weltbewegend finde, aber es sind schon so ein paar Titel dabei, bei denen ich denke, die kann ich hier durchaus mal anbieten und dazu zähle ich den eben gespielten Only For You zusammen mit der Sängerin, ich kann ruhig im Deutschen bleiben, Stack. So, ich schaue mal ganz kurz auf die Uhr, wir haben noch 5 Minuten. Ich möchte weitermachen mit Meet Katie. Dann kommen hier die Infos auf 1 Live und dann geht es weiter mit 1 Live 4. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr gleich noch Lust habt, weiter hier mit am Ball zu bleiben. Bis gleich. 1Live 4. Möchte weitermachen mit einer Band aus Frankreich, die das britische Label Domino in diesem Jahr für sich und in letzter Konsequenz natürlich auch für uns entdeckt hat. François and the Atlas Mountains sind eine Indie-Folk-Rock-Band, von der es bisher nur eine Single gab. Im Januar des nächsten Jahres erscheint das Debütalbum. Vorab gibt es eine zweite Single, die der ersten an Schönheit und Eleganz in nichts nachsteht. Sie heißt Le Plus Beau. Und mit diesem wunderhübschen Song möchte ich zunächst weitermachen. François and the Atlas Mountains. Tu t'installes, nous nous faisons le bal, nous nous paradons, soyons les plus, soyons les plus beaux, soyons les plus, soyons les plus beaux. C'est la grève des journées normales, aujourd'hui moins banales. Demain, qu'en dira-t-on? Soyons les plus, soyons les plus beaux. Soyons les plus, soyons les plus beaux. Nous marchons tout au bord de l'eau. La mer a bon dos. Elle maintient nos regards. Elle nous renvoie des mots. Elle nous renvoie de l'un vers l'autre. Soyons les plus, soyons les plus beaux. Soyons les plus, soyons les plus beaux. Je le sais, chacun de tes gestes abrite un vainqueur. Prête-moi ton châle. Que je n'y prenne pas mal et dénuder ton cou. C'était un stratagème pour l'ouvrir au lard, pour y glisser des dents. Soyons les plus, soyons les plus beaux. Soyons les plus, soyons les plus beaux. Soyons les plus beaux, soyons les plus, 1 Live 4, auch so ein Titel, von dem ich nicht so richtig loskomme. Coolie G, die nicht nur eine großartige Produzentin ist, sondern auch eine Stimme hat. Strictly Butter, möchte man sagen. Großartig Landscapes ist ihr aktueller Track, den ich hier, wie ich zugestehe, zum wiederholten Male spiele. Ein Duo aus Belgien, Scuba, treibt sich offensichtlich derzeit viel in Belgien herum oder hängt viel mit Belgiern ab. Close, den wir gehört haben, remixt einen seiner Tracks und das Duo Locked Groove ist auf seinem Hot Flash Label jetzt mit der Rooted EP vertreten. Drei Titel aus, von denen ich einen spiele, ist klar. Change, Locked Groove, Rooted, die EP, Change, der Titel. I never did this because it was something fun to do. I do this because this is what I do. This is what I do. This is what I do. Some drums there for me. Try her sister instead. She looked dread. She looked dread. She looked dread. She looked dread. Here are some drums left for me. dread, dread, drums, drums, drums, drums, drums. 1 Live 4. Zwei Tracks, die dominiert werden durch ausgeklügelte Percussions. Gerade verklungen ist der Brite Guy Andrews, der aus Brighton kommt und auf dem Hemlock-Label, diesem britischen Label, das E für ausgefallene, sagen wir mal, Tracks im Post-Dub-Bereich steht, eine 12er veröffentlicht hat, auf der sich dieser Tech-Dub, vielleicht kann man das stilistisch als solchem bezeichnen, Textures befindet. Guy Andrews mit Textures. Und wenn ich hier heute innerhalb dieser dreistündigen Sendung den Preis für den vielleicht charmantesten Titel verleihen müsste, dann würde ich ihn, ich habe gar keinen Preis, aber angenommen, ich hätte hier einstehen, irgendwie so ein Wanderpokal oder sowas, dann würde ich ihn nach Düsseldorf versuchen zu übermitteln oder zu reichen, hin zu Orson. Einem Mann, den ich ja nun sowieso sehr schätze und der aus meiner Sicht am vehementesten und zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt das britische Phänomen Dubstep nach Deutschland gebracht hat. Zunächst als unermüdlicher DJ und Veranstalter von Partys, auf denen natürlich auch seine zahlreichen Freunde und Bekannten, die er zwischenzeitlich in der Londoner Szene gemacht hatte, auftraten. Dann aber hat Orson auch in aller Stille, wenn man so will, ein Label gegründet, das heißt Version, und kommt jetzt mit der dritten Veröffentlichung, die ihn zusammen mit Hobbs, den ich nicht kenne und von dem ich annehme, dass er diese bezaubernden Vocal-Snippets eingebracht hat im eben gehörten Titel, Orson und Hobbs eben, mit dem Track Dread Drums, der gewissermaßen die B-Seite der aktuellen 12er einnimmt. Die A-Seite heißt schlicht und ergreifend Kraut. Orson und Hobbs mit Dread Drums und gerade verklungen Guy Andrews mit Textures. Wo ich gerade von Orson spreche, als jemandem, der in der Stunde Null gewissermaßen schon dabei war, möchte ich jetzt in Deutschland im Sektor sogar bleiben und zu einem jungen Produzenten kommen, der im Paderborner Land nach meinen Informationen groß geworden ist. Eine Region, über die man ja derzeit spricht, auch im fußballerischen Bereich, den ich jetzt aber mal ausklammere, denn unser Weg führt uns, also wenn man das hier biografisch zurückverfolgen wollte, nach Buke. Und zwar haben meine Recherchen ergeben, dass dieses Buke offensichtlich wohl ein Stadtteil von Altenbeken ist. Also das würde ich im sogenannten Paderborner Land jetzt wiederum verorten. Und Buke ist, ich habe das dann aus purer Neugier weiter recherchiert, berühmt, wenn man so will, für seinen umfangreichen großen Jagdparcours, in dem es natürlich auch einen Schießstand gibt, auf dem man auf alles Mögliche schießen kann, auf den laufenden Keiler zum Beispiel. Ich glaube, es gibt auch den sogenannten Rollhasen. Das habe ich mir jetzt nicht extra notiert. Ich weiß auch gar nicht. Also man kann da wirklich auf alles Erdenkliche schießen. Natürlich nicht aus Fleisch und Blut, sondern ich glaube, ich muss das nicht erklären, was ein laufender Keiler ist. Das wissen selbst die Pazifisten unter uns. Aus diesem Buke stammt eben jener Produzent, den es inzwischen nach Köln verschlagen hat und der sich in Anlehnung an seinen Heimatort Bukes Finest nennt. Und dieser junge Produzent hat mir vor wenigen Tagen ein ganzes Dutzend seiner Tracks zugeschickt, dankenswerterweise, die er so in den letzten anderthalb Jahren produziert hat. Und ich habe mich bemüht, einen Titel, der Großteil der Tracks ist schon ziemlich auf die Omme, sehr ravig, einen Titel mal herauszupicken, der so ein bisschen, sagen wir mal, die Sonntag-Nacht-Vibes in sich trägt. Und da bin ich fündig geworden bei einem Track, den Bukes Finest mir zugeschickt hat, wo er als Remixer fungiert. Und zwar als Remixer für Lomax und dessen Titel Rivale. Den hören wir jetzt entsprechend im Bukes Finest Remix. We'll be right back. dare to dream. Eins Live 4. Wir haben bereits den Montag dieser Woche. Viele werden das natürlich wissen oder auch mitbekommen haben. Am Samstag steht Heiligabend ins Haus. Ich nehme hier ein bisschen Anlauf, um letztendlich euch ein bisschen zu beruhigen. Grämt euch bitte nicht. Es wird auf diesem geliebten Sender bis zum Heiligen Abend etliches an wesentlich helleren Tracks noch zu hören geben, als ich das jetzt hier gerade in den vergangenen Minuten mit einem Produzenten getan habe, dessen neues, nach meiner Zählweise zweites Werk ich euch aber nicht vorenthalten wollte. Ein junger Produzent aus Manchester, Biomi, hier gerade gehört zusammen mit Fallen 45, wer immer sich dahinter verstecken mag, und dem Titel DMT, der sich auf der aktuellen Biomi 12er, der neuen, befindet, deren A-Titel Propaganda mir nicht ganz so gut gefiel. Biomi, der als Vorgänger 12er eine fantastische Soundtrack-artige, auch sehr düstere Dubstep-Nummer veröffentlichte. Der DMT, dieser Titel hier, so mit einigem Wenn und Aber im Gefolge dieses Tracks. So, jetzt möchte ich weitermachen mit einer Band, die ich nach meiner Erinnerung am letzten Sonntag angekündigt mit Fragezeichen hatte, dann aber am Ende, die Zeit lief mir irgendwie davon, doch nicht mehr spielen konnte. Eine Band, die ich sehr, sehr mag, so etwas wie ein Geheimtipp, die amerikanische Band Buffalo Killers mit Musik aus ihrem in diesem Jahr erschienenen Album Three. In der Vergangenheit hat die Band sich unter anderem von Dan Auerbach von den Black Keys produzieren lassen, wie überhaupt beide Bands, nach allem, was ich weiß, recht gute Freunde sind. Hier sind die Buffalo Killers. Thank you. sister runs away, taking her books to the schoolyard, schoolyard. In time the snow will rise, in time the snow will rise. In time the Lord will rise, in time. Mit diesem entzückenden Lied habe ich in eine Weihnachtsbox hineingegriffen, die der Amerikaner Sufjan Stevens vor 5 Jahren unter dem Titel Songs for Christmas herausgebracht hat. Darin befinden sich 5 CDs randvoll mit wunderhübschen Liedern wie dem gerade gehörten. Und damit wollte ich dann am Ende doch mal hier zumindest im übertragenen Sinne ein paar Lichter entzünden, im übertragenen Sinne, weil ich natürlich keine Kerzen hier jetzt extra mitgebracht habe. Wehe, ich hätte es getan und sie dürften schon gar nicht aus Wachs sein. Wann immer ich mit solchen Dingen hantiere, kommt es zur Katastrophe. Wahlweise brennt der ganze Raum ab oder der Wachs. Ich garantiere euch, es wäre passiert, hätte sich mit irgendeiner unbedachten Bewegung, die ich getan hätte, in das Mischpult ergossen. So wie es mir vor vielen, vielen Jahren mal mit einer Tasse Kaffee passiert ist, die sich in ein damaliges Mischpult ergoss. Ich kann ruhig damalig sagen, das war hinterher nämlich wirklich Schrott. Und ich habe mir damals sagen lassen, das Schlimme, wenn einem Kaffee in elektronische Geräte jedweder Art fällt oder kippt oder läuft, das Schlimme ist, wenn man vorher Zucker reingetan hat. Und ich gebe zu, dass ich gerne schon mal einen Löffel Zucker auch drin habe. So viel mal dazu. Ich schließe, möchte euch neben der gesunden und friedlichen Woche, die ich üblicherweise ja auch wünsche, natürlich euch alles Liebe und Gute wünschen für den anstehenden Heiligabend, für die Weihnachtsfeiertage. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr die Gelegenheit habt, vielleicht am nächsten Sonntag hier wieder dabei zu sein bei 1Live4. Bedanke mich für heute, für deine, eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Klaus Vier. Alles Liebe, alles Gute in diesem Sinne und ciao, ciao.